На мягком пушистом облаке лежали два мостовых булыжника. Auf einer weichen, flauschigen Wolke lagen zwei große Pflastersteine, на которых, в свою очередь, auf denen wiederum расположились две закутанные в туманные одеяния фигуры, es sich zwei in neblige Kleider gehüllte Gestalten bequem gemacht hatten. Eine Gestalt war ultraviolett, die andere infrarot. Die mit der Physik vertraute Hörerin wird sofort verstehen, dass beide für das menschliche Auge unsichtbar waren. Und selbst wenn man sie hätte sehen können, hätten sie viel zu weit weg gesessen. Aber das ist unwesentlich. Genau wie der Umstand, dass die beiden Schwestern waren und dass sie trotz ihres überirdischen Wesens Töchter ein und desselben irdischen Vaters waren, der einst in Königsberg gelebt hatte. Viel wesentlicher ist das, was sich nun ereignete. Ach, Schwester, kannst du dir vorstellen, wie leid ich es bin, auf diesem Rad mit zwei Flügeln hin und her zu rasen? Das war die ultraviolette Gestalt und ihr Name war Zeit. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, Schwester. Die infrarote Schwester hieß Raum. Ich selbst leide ja auch darunter. Kein Anfang und kein Ende. Immer das Gleiche. 100 Jahre vergingen. Beide saßen da und schwiegen und drehten gedankenverloren das Rad, das mit seinen Flügeln flatterte. Komm, lass uns gehen. Ja, lass uns gehen. Die Welt bewegt sich schon so lange nach der althergebrachten Ordnung. Sie wird ohne uns wohl kaum davon ablassen. Die Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch. Hörspiel von Lucian Plessner nach Texten von Sergei Prokofjew. 4. Etappe. Ich habe den Schaffner getroffen und er hat mir versichert, dass wir trotz der Verspätung unseren Anschlusszug kriegen. Also kein Problem. Hoffen wir es. Anders als bei Sergei Sergejewitsch. Grenzüberschreitungen und Einreisen sind ja meist umständlich und beschwerlich. Erst recht in Krisen oder wie damals in Kriegszeiten. Aber irgendwann sitzt Sergei, nachdem er in San Francisco angelandet war und die Behörden ihn ausreichend schikaniert hatten, in einem Zug nach New York und schreibt. McCormick, der einer der Förderer der Chicagoer Oper war, hatte Wort gehalten und ihm auf seiner Zwischenstation in Chicago den Kompositionsauftrag für die Liebe zu den drei Orangen verschafft. Endlich in New York angekommen, mietet er sich im Hotel ein, bereitet sich auf sein Klavierdebüt in Brooklyn vor und erkältet sich schrecklich. Er muss absagen, das heißt verschieben. Was macht er verschnupft, hustend und heiser alleine im Hotel in der fremden Stadt? Er schreibt. Er verarbeitet die ganze sagenhafte und verrückte Geschichte dieses neuen Kapitels seiner Biografie in der neuen Welt, in den ultravioletten Freiheiten. Die zwei Schwestern sind der griechischen Mythologie entlehnt, drehen über New York am Schicksalsrad. McCormick wird zu Mackintosh. Prokofjew war gebildet, griechische Mythologie war ihm ebenso vertraut wie ägyptisches Altertum. Apropos, die Historie Psammetichs des Ersten hat man erst kürzlich vollständig rekonstruieren können. Was wir jetzt wissen, Prokofjew lag in seiner Einschätzung des großen Pharao richtig. Charles H. Mackintosh открыл дверь и вышел на малюсенький балкон своего офиса, расположенного на 31 этаже. Charles H. Mackintosh öffnete die Tür und trat auf den winzigen Balkon, der zu seinem Büro im 31. Stock gehörte. Die Sache ist geritzt. Die riesigen Ölfelder sind in meinem Besitz. Mackintosh, vom langen Sitzen und von den komplizierten Verhandlungen ermüdet, brauchte frische Luft. Hier oben war die Luft einigermaßen sauber. Der Staub und die Ausdünstungen der Automobile krochen nur unten auf dem Boden dahin. Ausgesprochen angenehm, den müden Rücken durchzustrecken und das heißgelaufene Hirn zu lüften. Die dickflüssigen Ölquellen waren jetzt Eigentum McIntoshs und seine Seele badete in Genugtuung. Er ließ seinen Blick schweifen über den Wirrwarr aus großen und kleinen Häusern tief, tief unter ihm, als er plötzlich eine Veränderung bemerkte. Eine Veränderung? Wir verwenden hier noch den Terminus Veränderung, um den ruhigen, epischen Ton unserer Erzählung aufrechtzuerhalten. Jedoch müssen wir ihn unverzüglich beiseite legen, da die sich vollzogen habende Veränderung so drastisch, so absurd, so überaus verrückt war, dass es für uns, für Sie, liebe Hörerinnen, und selbst für McIntosh durchaus angemessen wäre, vor lauter Verwunderung in die Luft zu springen. Faszinierend. Die Stadt, die Häuser, die Menschen, alles ist verschwunden. Vor dem Balkon erstreckt sich gelber Sand und daraus ragt eine schwere, düstere ägyptische Pyramide empor. Ihr Name war Khufu. Oder auch Cheops-Pyramide. Aufgeregt nestelte McIntosh seine Brille auf die Nase und sah, wie sich in der Pyramide ein Stein löste und dahinter ein Mann in ägyptischen Königsgewändern erschien. Bevor Sergei Sergejewitsch aber seine Reise durch die USA antreten kann, muss er sich einer rigiden Einreisekontrolle unterziehen. Die findet auf Angel Island statt, dem Westküstenpendant zu Ellis Island in New York. Zudem war man damals dort nicht auf europäische Immigranten vorbereitet. Bisher waren dort nur Asiaten gelandet. 9. August 1918. Die Bucht von San Francisco lag ganz ruhig da, als wir am Morgen in einen Kutter verfrachtet wurden. Sie schafften die ganze abendliche Picknickgesellschaft rüber auf die Insel. Glücklicherweise ist es nicht, wie befürchtet, die Gefängnisinsel, sondern die anliegende. Die nennt sich Angel Island. Und darauf soll sich das Einwanderungsbüro befinden. Ich war natürlich durch die ganze Angelegenheit recht irritiert. Aber ich rief mir meinen Vorsatz ins Gedächtnis, mich durch nichts und keinerlei Unannehmlichkeiten während meiner Reise aus der Ruhe bringen zu lassen. Und tat mein Bestes, dem zu entsprechen. Warum lassen Sie uns eigentlich nicht gleich von einem Wächter bewachen? Mit Maschinengewehr? Sie luden uns und unser Gepäck auf der Insel ab und verbrachten uns in ein Gebäude mit vergitterten Fenstern. Einem leisen Anflug von Takt folgend, blieb die Tür am anderen Ende des Raumes nur angelehnt. Dennoch machte alles einen ausgesprochen unfreundlichen Eindruck. Besonders unangenehm wirkte eine Kamera auf mich. Hier sollten offensichtlich Fotos von uns angefertigt werden, um jeden, der hierher gebracht wurde, einzeln zu registrieren. Früher oder später nehmen sie wohl auch Finger. Oh, und womöglich sogar Zehenabdrücke von uns. Die ganze Angelegenheit nahm aber noch eine deutlich unangenehmere Wendung. Insgesamt waren wir 20 Sträflinge. 3 Holländer, verdächtig mit deutschen Firmen verbandelt zu sein. 4 wohlhabende Juden, eine arme jüdische Familie aus Rumänien, die nicht genügend Geld für ihre Visa in die Vereinigten Staaten bei sich hatte, ein Tscheche mit österreichischem Pass, ein Grieche, ein italienisches Paar namens Vernetta, die aus Odessa nach Italien zurück wollten, ich und 5 Chinesen. Die Befragung begann erst um 11 Uhr und gegen 12 Uhr machten die Beamten schon wieder eine Pause bis um 1. Als erste waren die wohlhabenden Juden an der Reihe. 3 Stunden wurden sie mit Fragen gequält, ehe man sie wieder entließ. Der armen jüdischen Familie ging es ähnlich. Das holländische Paar hingegen wurde festgenommen und zu einer weiteren Untersuchung auf der Insel interniert. 4 Uhr. Die Aufnahmeprozedur ist für heute beendet. Sie werden die Nacht im Hospital der Insel verbringen, damit morgen die Befragungen zügig fortgeführt werden können. Da verlor ich meine Beherrschung. Diese Teufel arbeiteten ganze 4 Stunden am Tag und wir müssen 3 ganze Tage auf sie warten. Sie dürfen gerne auch draußen vor dem Gebäude spazieren gehen, wenn ihnen nach frischer Luft ist. Diese Behandlung, die wir hier erfahren, ist eine Schande für Amerika. All right, see you tomorrow. War ihre schlichte Reaktion, wonach sie sich in die Stadt aufmachten. Sie selbst mussten ja nicht auf der Insel bleiben. Sir, Sie sollten sie nicht verärgern. Bitte? Ich bin hier schon seit 3 Monaten interniert. Nur weil ich meine Papiere verloren habe. Was? Aber Sie haben mir versprochen, dass ich morgen endlich freikomme. Sie sind hier interniert? Ja. Alle möglichen Personen halten Sie hier fest. Einen englischen Major, einen französischen Konsul eines südamerikanischen Landes mit 6 Kindern. Als ich ihnen begegnete, waren sie alle sehr aufgebracht. Die Männer schimpften und fluchten, die Frauen weinten. Die Officers hingegen agierten entspannt und unaufgeregt. Die Einrichtung kontrolliert vornehmlich die Einwanderung von Chinesen und Japanern und war wohl recht unvertraut im Umgang mit Europäern, die ja erst seit Kriegsausbruch über diese Route herkamen. Es gibt eigentlich keinen Grund, sich zu beklagen. Man kann seine Zeit hier geduldig absitzen. Die Leute sind höflich, die gereichten Mahlzeiten akzeptabel, die Laken zum Schlafen sauber und abends gestattet man uns auf dem Blumen- und Palmen geschmückten Platz herumzuschlendern. Dem Tschechen gelang es tatsächlich, uns zu beruhigen. Herr Vernetta und ich schliefen gut im Hospital, in dem es keinerlei Patienten gab. Am Abend erschien ein Elefant am Fenster und in der Nacht brüllte er. McIntosh konnte immer noch nicht fassen, was geschehen war. Aber ihm war klar, dass der Pharao gerade seine Stimme gegen ihn erhoben hatte. Deshalb streckte er den Rücken durch, stand ganz Unerschütterlichkeit angelsächsischen Blutes, fest und aufrecht und ohne sich zu rühren, in dem stolzen Bewusstsein, Bürger einer freien demokratischen Republik zu sein. Sollte der mich weiterhin anschreien, sehe ich mich gezwungen, einen Policeman zu rufen. Das hier ist nicht Ägypten, sondern ein kultiviertes Land. Und die Zeiten des Despotismus sind unwiderruflich vorbei. Der Pharao schaute jetzt in die Pyramide hinein, als erwartete er, dass dort noch jemand auftauchen würde. Als dem aber nicht so war, richtete er seinen königlichen Blick erneut auf McIntosh. Dieses Mal müssen ihm die seltsamen, unägyptischen Kleider des Amerikaners aufgefallen sein, woraufhin der Pharao offenbar beschloss, dass der Mann Ausländer war. Er wechselte aus dem Ägyptischen ins Assyrische und fragte wesentlich sanfter. Wer bist du, ausländischer Mensch? Die assyrische Sprache war dem Amerikaner ebenso unverständlich wie die ägyptische, aber der sanftere Ton schmeichelte ihm. Der Gedanke an einen Policeman wich der Neugier auf sein seltsames Gegenüber. McIntosh strengte sein Gedächtnis an und versuchte, sich das bisschen Griechisch, das er während seines Studiums in Oxford gelernt hatte, in Erinnerung zu rufen. Griechenland und Ägypten, beide uralt und irgendwie ähnlich. Vielleicht, wenn man etwas auf Griechisch sagt, wird dieser Pharao das verstehen. McIntosh kam ein Vers der Odyssee in den Sinn, die er einst in der Universität stumpfsinnig hatte auswendig lernen müssen. Welch ein Tag ist mir dieser? Ihr Götter, wie bin ich so glücklich? Die Worte hatten einen starken Effekt auf den Pharao. Wiederhole. Wiederhole. Das Wort ist mir sehr vertraut. Er hatte es jedes Mal, wenn er die gelernten Verse aufs Neue fehlerhaft vortrug, von seinem Professor zu hören bekommen. Welch ein Tag ist mir dieser? Ihr Götter, wie bin ich so glücklich? Der Pharao verstand, lächelte und nickte gnädig. Ich grüße dich, fremder Mensch. Ich bin Psammetich, erster Herrscher und Gebieter Ägyptens. Wer bist du? König, Priester oder Sklave? McIntoshs Gehirn arbeitete jetzt zwar auf Hochtouren, aber die Aussage des Ägypters hatte er nicht genau verstanden. Wiederhole, o Pharao. Dich grüßt Psammetich, erster Herrscher und Gebieter von Ägypten. Und frag dich, wer du bist, König, Priester oder Sklave. Die Erinnerung an die heute von ihm erworbenen riesigen Ölfelder hatte McIntosh nicht einen einzigen Augenblick verlassen, trotz der außergewöhnlichen Erscheinung des Pharao. So kam seine Antwort wie selbstverständlich. Ich bin der König von Kerosin. Psammetich neigte huldvoll seinen Kopf. Geehrt seist du, aber wo ist Kerosin? Nie habe ich von diesem Staat gehört. McIntosh kam allmählich mit den Worten des Pharaos besser zurecht und ihm begann das Gespräch zu gefallen. Kerosin ist ein Brennstoff, ein Beleuchtungs- Material. Wollte McIntosh sagen, aber es gelang ihm nicht, den entsprechenden griechischen Satz zu bauen. Licht! Rief er plötzlich aus und winkte mit der Hand Richtung Himmel. Licht! Helios! Psammetich senkte sein Haupt. Auch wir verneigen uns vor der großen Sonne. Auch wir versuchen, Licht unter jenen Völkern zu verbreiten, die in Finsternis fahren. Разговор шел прекрасно. Die Konversation verlief hervorragend. Оба оказались не только людьми одного ранга, beide erwiesen sich nicht nur als Personen ein und desselben Ranges, но даже были приверженцами одной религии, sondern hingen dazu noch der gleichen Religion an. 10. August 1918. Aufstehen! Um 6 Uhr weckten sie uns. Warum in aller Welt so früh? Die Beamten werden doch eh nicht vor 11 Uhr erscheinen, um mit dem Verhör fortzufahren. Und wir verbringen den ganzen Tag damit, von Pontius zu Pilatus zu laufen. Der gestrige Elefant stellte sich als auf der Leine trocknende Wäsche heraus. Und sein Gebrüll als der Klang von Nebelhörnern. Ein Hauch von Herbst hing in der kühlen Morgenluft. Und mit ihm die zarte Wehmut des sich langsam nähernden Winters. Bitte versammeln Sie sich vor dem Einwanderungsbüro. Die Beamten kamen um 9:30. Um 10:00 begannen die Befragungen. Eine Stunde früher als gestern. Sie fingen mit dem dritten des holländischen Trios an. Dann den Griechen, den Tschechen. Die ersten zwei wurden entlassen. Aber der Tscheche wurde für weitere Untersuchungen interniert. Der Chinese war, wie wir hörten, schon gestern in eine besondere Abteilung für Farbige verbracht worden. Da haben sie knapp 40 unterschiedliche Asiaten und Eingeborene australischer Nationalitäten eingekerkert. Es blieben nur die Vernettas und ich aus unserer Schiffsladung. McIntosh, der hinter diesem Pharao, der das Licht unter jenen Völkern verbreitete, die in Finsternis verharrten, nicht zurückstehen wollte, setzte an zu erwähnen, dass er selbst 12 Universitätsstipendien und eine Schule für aussterbende Rothäute gestiftet hatte. Aber seine Schwierigkeiten mit der griechischen Sprache versiegelten ihm die Lippen. Zudem kam Psammetich ihm zuvor. Während meines assyrischen Feldzuges habe ich 12 Städte mitsamt ihren Bewohnern verbrannt, weil diese die große Sonne nicht anbeten wollten. Offensichtlich verbreitete jeder von ihnen nach Kräften seine Kultur. Der gegenseitigen Sympathie wird indes zuträglich gewesen sein, dass die Aussage über die 12 verbrannten Städte von McIntosh nicht verstanden und der Satz über die 12 Stipendien nie ausgesprochen wurde. Unter den Reichtümern, die ich in Assyrien gefunden habe, waren einige Strahlen der fernen Sonne des Ostens. Der fernen Sonne des Ostens? Sanskrit-Legenden. Ich habe meinen Priestern aufgetragen, diese ins Ägyptische zu übersetzen und für meine Bibliothek festzuhalten. Sanskrit-Legenden? Вроде бы McIntosh припоминал, что все языки произошли от Санскрита. McIntosh meinte sich zu erinnern, dass alle Sprachen aus dem Sanskrit hervorgegangen waren. И значит, речь тут должна была идти о временах Адама и Евы, und dass es sich hier wohl um die Zeit von Adam und Eva handeln musste. Wenn es dich interessiert, mein Bruder, werde ich dir diese Legenden zeigen. Warten Sie, ich komme sofort mit dem Aufzug zu Ihnen hinunter. Rief er, verwechselte dabei aber griechische und englische Wörter. Mist, ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, welches Wort die Griechen für Aufzug benutzen. In Eile warf er sich den Mantel über, nahm seinen Hut und drückte im Treppenhaus auf den Aufzugknopf. Wenn ich ihm einen Scheck über $50,000 ausstelle, tritt er mir vielleicht eine Legende ab. Das wäre die Sensation überhaupt. Wenn ich diese Legende dem National Museum spenden würde. Freundliche Gabe von Charles H. McIntosh. Die ganze wissenschaftliche Welt wird in Aufregung geraten. Schließlich findet man nicht jeden Tag Sanskrit-Legenden. In Oxford, das stolz auf seinen Schüler sein wird, hängt man bestimmt mein Porträt auf. Und im National Museum schafft man einen Extraraum für diese Legende. Der Eintritt kostet $10. Nach 5000 Besuchern werden die Ausgaben für die Sanskrit-Legende halbwegs gedeckt sein. Den Rest des Gewinns kann ich dann zugunsten des Museums spenden. So dachte McIntosh, während er zum dritten Mal ungeduldig auf den Aufzugknopf drückte. Der Aufzug kam endlich und McIntosh raste pfeilschnell nach unten. Ach, morgen ist schon Samstag. Ja, und? Die Beamten sind dann nur für 2 Stunden da und werden dann bis Montag wieder verschwinden. Der Gedanke daran war mir unerträglich. Ich bereitete einen Brief an McCormick vor, um ihm mitzuteilen, dass ich grundlos verhaftet worden sei und ihn um seine Hilfe zu bitten. Zeitungen melden, dass die Bolschewiken, nachdem sie den Alliierten den Krieg erklärt haben, nun in großer Anzahl Amerikaner in Moskau und Petersburg verhaften. Nun hatte ich zumindest eine Erklärung, mit der ich etwas anfangen konnte. In Erwiderung setzten die hiesigen Autoritäten wohl so viele Russen fest, wie es ihnen behagte. Diese Behandlung ist eine Schande für Amerika. Alright, ich kann verstehen, dass Sie bei der Warterei langsam die Nerven verlieren. Aber der Grund, weswegen Ihre Vernehmung hier so schleppend verläuft, ist nur, dass die Gegenspionageverhöre vom Schiff noch nicht hierher gelangt sind. Ohne diese ist die Einwanderungsbehörde hier aber nicht in der Lage, ihre eigenen Befragungen zu beginnen. Der Bericht Sie betreffend ist zumindest heute angekommen. Morgen werden Sie demnach befragt werden und, vorausgesetzt, dass Sie sie zufriedenstellen können, werden Sie übermorgen dann freigelassen. Ich vermutete, dass der Grund dafür, dass mein Bericht so lange aufgehalten worden war, mit der vielen Zeit zusammenhing, die es kostete, all meine zahlreichen Dokumente, Briefe und Manuskripte durchzuschauen, die Sie mir auf dem Schiff abgenommen hatten. Ich richtete mich ein, auf morgen zu warten. Die Vernettas allerdings blieben recht ungehalten. Was sind das für Alliierte? Uns hier festzunehmen. Ich tat mein Bestes, sie zu beruhigen. Inzwischen warfen die beiden Schwestern Raum und Zeit, die die transzendenten Flure durchstreift und keinen spannenden Flirt gefunden hatten, einen Blick auf die Welt, welche sie vorhin so leichtsinnig sich selbst überlassen hatten. Meine Liebe, irgendwas stimmt da nicht, sagte die Schwester, die Raum hieß. Es sieht so aus, als hätte der Erdball seine Achse verlassen. Was sagst du da? Überzeug dich selbst. Schau nur, wo ist die Pyramide hin? Oh, was haben wir nur angerichtet? Die Zeit macht nur einen Moment Pause und alle Jahrhunderte geraten durcheinander. Oh, was für ein Unglück. Da ist der Raum einmal kurz weg und die Pyramide verrutscht nach Amerika. Die beiden Schwestern ergriffen den Pharao bei je einer Hand. Der wartete eigentlich vor dem Eingang zur Pyramide auf McIntosh und konnte überhaupt nicht begreifen, wer ihn da jetzt festhielt. Denn, wie wir wissen, war die eine Schwester ultraviolett, die andere infrarot. Und beide waren für das Auge unsichtbar. Eure Majestät, was nehmt ihr euch für Freiheiten heraus? Tretet bitte in euer Grab zurück! Sie wunderte sich, während sie den einbalsamierten Körper in das Innere der Pyramide zurückbrachte. Wie kann er nur ohne Gedärme und ohne sein Herz einfach so herumlaufen? Und wo ist der Amerikaner? Der Amerikaner fährt gerade Aufzug. Das kann schon mal nicht falsch sein. Die Schwestern начали приводить в порядок этот запутанный мир. Und die Schwestern begannen, die verwirrte Welt wieder in Ordnung zu bringen. Эта суета была для них хорошим уроком и дала им понять, как опасно может быть халтурство в их ответственном задании. Dieses kleine Durcheinander war eine gute Lehre für sie und zeigte ihnen, wie gefährlich es war, ihre verantwortungsvolle Tätigkeit zu vernachlässigen. 11. August 1918. Am Morgen kehrte meine Beunruhigung zurück. Wenn ich nicht während der 2 Stunden, die die Beamten hier sind, befragt würde, würde die Insel für 2 Tage in vorübergehende Erstarrung verfallen und ich würde weiter auf unbestimmte Dauer festgehalten werden. Auch wenn die Insel an sich sehr schön war, war sie doch kaum eine angenehme Umgebung. Eingesperrt mit einer Menge Deutschen und Ungarn, deren Benehmen doch sehr zu wünschen übrig ließ. Mein einziger Trost war die Vielzahl an Ideen, die mir für das weiße Quartett durch den Kopf schossen. Um 10 Uhr wurde ich dann endlich zu meiner Befragung einbestellt. Stimmen Sie mit der Kriegserklärung der Alliierten überein? Jawohl. Sympathisieren Sie mit den Bolschewiken? Nein, nicht. Warum nicht? Sie haben mir mein Geld weggenommen. Haben Sie Ihre Versammlungen besucht? Das habe ich. Reden die gut? Sie reden gut, aber ideologisch. Wo ist Ihr Vater? In seinem Grab. Hat er am Krieg teilgenommen? Nein. Warum nicht? Weil er tot war. Sind Sie Mitglied einer Gesellschaft? Der Petrograder Schachgesellschaft. Mitglied einer politischen Partei? Nein. Warum nicht? Weil ich denke, dass ein Künstler sich von Politik fernhalten sollte. Was halten Sie von Polygamie? Ich habe noch nicht mal eine Frau. Waren Sie jemals im Gefängnis? Nur in Ihrem. Etc. Natürlich waren dies nur einige Fragen. Chef d'œuvre, neben vielen anderen während eines einstündigen Verhörs. Viel Zeit verwandten sie auf ihre Bedenken, dass ich nur $100 bei mir hatte. Aber schließlich ließen sie mich gehen. Nachdem man auch die italienische Familie ausgiebig befragt hatte, fuhren wir gegen Mittag zusammen mit den Beamten, die uns kurz zuvor noch vernommen hatten, auf einem Boot hinüber nach San Francisco. Möchten Sie vielleicht eine Zigarette? Danke, nein. Jetzt waren sie auf einmal stinkfreundlich. Aber ich fand ihre Visagen so unerträglich, dass ich hinauf an Deck ging. Wie wunderbar es ist, seine Freiheit wiedererlangt zu haben. Am Pier sprangen wir in ein kleines, weich gefedertes Auto und fuhren zum Plaza Hotel. Am Eingang trafen wir Nikolai Titovich Kuchayabi. Ah, endlich. Ich habe in Ihrer Angelegenheit mit dem russischen und dem italienischen Konsul verhandelt. Von Ihnen hatte ich auch die erlösende Nachricht, dass Sie gegen Mittag freikommen würden. Sie, lieber Sergei, sind dem russischen Konsul nicht unbekannt. Er hat sehr nachdrücklich auf Ihre Erlösung hingewirkt. Nachdem ich mich Hotel rasiert und umgekleidet hatte, blieb vor dem Abendessen, zu dem wir uns alle verabredet hatten, noch ein wenig Zeit für einen kleinen Ausflug in die Stadt. Auch wenn San Francisco nicht New York oder Chicago ist, beeindruckt es doch durch seine großstädtische Art und vor allem durch seinen Wohlstand. Verkäuferinnen und Angestellte sind hier nicht von der wohlhabenderen Gesellschaft zu unterscheiden. Sie sind gleich gut gekleidet und bewegen sich in den Restaurants und in den Tanzlokalen mit der gleichen Sicherheit und Selbstverständlichkeit wie die obere Gesellschaftsschicht, 12. August. Die kleine Gruppe aus den Vernettas, Kuchayabi und mir bestehend, verbrachte auch diesen Tag zusammen. Zugegebenermaßen waren wir alle, ich eingeschlossen, ausgesprochene Gourmets und genossen es, Unmengen an Krabben, Steaks, Erdbeeren und anderen Köstlichkeiten zu vertilgen. 13. August. Ich buche Tickets nach New York, via Vancouver in Kanada und Chicago. Als Charles H. McIntosh mit dem Aufzug endlich unten anlangte und sich die Türen vor ihm aufgeschoben hatten, ging er forschend Schrittes durch das Vestibül. Draußen auf der Straße schaute er sich nach der Pyramide um, doch sie war nicht mehr da. Nur die alte Straße. Die gewohnten Häuser. Die Wolkenkratzer. Die Automobile und die blauen Wolken ihrer Benzindämpfe. Aber wo ist Psammetich? McIntosh überlegte, in welche Richtung sein Balkon hinausging und wo er die Pyramide sehen müsste. Er bog um die Ecke, aber auch da war nur dieselbe Stadt. Ich bin hier, Sir. Sein Fahrer hielt ihm die Tür auf. McIntosh, der gar nichts mehr verstand, stieg ein und das Auto sauste durch die Straßen. Die Sanskrit-Legende. Die Sanskrit-Legende. Die Sanskrit-Legende. Ein furchtbarer Ärger, durchmischt mit vollständigem Unverständnis, packte ihn. Mechanisch trat er in sein Haus. Seine Frau erwartete ihn im dunkelroten Abendkleid. Warum bist du so spät, Charlie? Hast du etwa vergessen, dass der peruanische Gesandte und seine Frau heute bei uns speisen? Du hast genau 10 Minuten, um in den Frack zu wechseln. McIntosh сел на диван и провел рукой по лицу. McIntosh ließ sich auf den Divan sinken und fuhr mit der Hand über sein Gesicht. Psamitich zanimal все его мысли. Psammetich kroch schwergewichtig durch seine Gedanken. Ich kann einfach nicht verstehen, woher er kam und wieso er jetzt wieder weg ist. Was ist mit dir, Charlie? Ist dir nicht wohl? Ich möchte heute nicht. Aber essen. Charlie und der peruanische Gesandte? Was? Ach, entschuldige mich beim peruanischen Gesandten. Damit erhob sich McIntosh und ging mit wirrem Blick, unterwegs gegen zwei Stühle stoßend, in sein Arbeitszimmer. Oh. Seine Frau blickte ihm erstaunt hinterher, bis sie plötzlich die Angst packte. Mein Gott. Womöglich ist er an Hirnerweichung erkrankt. Ja, wir sind angekommen. Jetzt müssen wir raus, umsteigen. Respektive Endstation. Ende der Reise. Es war schön, mit Ihnen zu reisen. Was bleibt? Jetzt kennen wir Sergei Prokofjews Erzählungen. Es sind 11 insgesamt, 3 davon fragmentarisch. Seine Geschichten sind wie seine Musik, voller Energie, Fantasie und Lebensfreude, Power und Zärtlichkeit. Nie wird es böse oder aggressiv. Auch in seinen Tagebüchern findet man keinen hässlichen oder bösen Kommentar über irgendjemand. Sein Umgang mit den Widrigkeiten dieser Welt war immer konziliant. So war er. Von kristallklarem Verstand und feinem Charakter. Was bleibt? Für mich? Glauben Sie mir, ich würde alles geben, anstelle Segovias ein paar Stunden mit ihm im Zugabteil verbracht zu haben. Ich würde alles tun, um ihn zu einem Konzert für Gitarre und Orchester zu animieren. Fast alles. Und noch etwas möchte ich Ihnen mitgeben. Ein Satz von Prokofjew, der sich mir eingebrannt hat. Den guten Geschmack muss man täglich putzen wie die Zähne. Die Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch. Hörspiel von Lucian Plessner nach Texten von Sergei Prokofjew. Mit Andrej Kaczmarczyk als Sergei Sergejewitsch Prokofjew und Sonja Beiswenger, Kilian Land, Lucian Plessner, Steven Scharf, Wolf-Dietrich Sprenger, Aljoscha Stadelmann, Merle Wasmuth sowie Svetlana Belesova als Erzählerin. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Steffen Jahn. Regieassistenz Sascha von Donat. Regie und Bearbeitung Leonhard Koppelmann. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff und Ulla Illerhaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.